zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli führten in Großbritannien die Persönlichkeiten der neuen kommunistischen Partei, der Songun-Politik-Studiengesellschaft, der Juche-Ideologie-Studiengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sowie die Massen am 25. Juni vor der amerikanischen Botschaft in London eine antiamerikanische Demonstration durch. Aus gleichem Anlass gaben an dem Tag das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juche-Ideologie-Studiengruppe eine gemeinsame Erklärung ab.